Lass mich heut mit meiner Liebe nicht allein, denn ich spür, ich könnt mit dir so glücklich sein. Schenk mir heut noch deinen ersten langen Kuss, denn ich fühl, dass ich mein Ziel erreichen muss. Ein einzig Wort, das macht uns zwei zum Paar, dann wird sofort der Traum der Träume wahr. Lass mich heut mit meiner Liebe nicht allein, denn ich spür, ich könnt mit dir so glücklich sein. Mich heut mit meiner Liebe nicht allein.